schwieg, rückte frohen Herzens ein. Er hatte kein anderes Ziel, als sich beim Militär einen Jux zu machen. Und es gelang ihm auch, zum Schrecken der ganzen Garnison in Trient zu werden, den Garnisonskommandanten inbegriffen. Schwieg hatte stets ein Lächeln um die Lippen, war liebenswürdig in seinem Benehmen und saß wohl deshalb ständig im Arrest. Und wenn er die Haft verließ, antwortete er mit einem Lächeln auf alle Fragen. Mit restloser Ruhe ließ er sich wieder einkasteln und war in seinem Innern glücklich, weil alle Offiziere von der Garnison in Trient Furcht vor ihm hatten. Nicht wegen seiner Grobheit, im Gegenteil, wegen seiner höflichen Antworten, seines höflichen Verhaltens und seines freundschaftlichen Lächelns, vor dem ihnen Angst und Bange ward. Kommt ein Inspektionsoffizier in die Mannschaftsstube, sitzt der lächelnde Schweig auf dem Kabalett und grüßt höflich. Gelobt sei Jesus Christus, melde gehorsamst. Leutnant Walk knirscht mit den Zähnen, wie er so das aufrichtige, freundschaftliche Lächeln Schweigs sieht und würde ihm verteufelt gern die Kappe auf dem Kopf zurechtrücken, damit sie vorschriftsmäßig sitze. Doch der warme und innige Blick Schweigs hält ihn von allen Kundgebungen zurück. In die Mannschaftsstube tritt Major Taylor. Leutnant Walk wirft einen strengen Blick auf die Mannschaft, die vor den Kabaletts steht, und ruft: »Sie, Schweig, bringen Sie das Gewehr!« Schweig erfüllt gewissenhaft den Befehl und bringt den Tornister. Major Taylor blickt wütend auf die unschuldigen, lieblichen Züge im Gesicht Schweigs und fährt tschechisch los: »Sie wissen nicht, was das ist? Ein Gewehr?« »Melde gehorsamst.« »Nein.« Und schon führt man ihn in die Kanzlei. Man bringt Gewehre und steckt sie ihm unter die Nase. Was ist das? Wie heißt das? Melde gehorsamst. Ich weiß nicht. Das ist ein Gewehr. Melde gehorsamst. Das glaube ich nicht. Er wird eingesperrt. Und der Profoss erachtet es für seine Pflicht, ihm zu sagen, dass er ein Esel ist. Die Mannschaft rückt aus zu schweren Übungen im Gebirge. Doch Schweig sitzt ruhig lächelnd hinter den eisernen Stäben. Da man mit ihm nichts anfangen konnte, machte man ihn zum Offiziersdiener der einjährig Freiwilligen. Er half beim Mittag- und Abendessen im Casino aus, trug Gedecke, Speisen, Bier und Wein auf, setzte sich bescheiden bei der Türe nieder, rauchte eine Zigarette und murmelte von Zeit zu Zeit: »Melde gehorsamst, Herr Leutnant Walk ist doch nur ein sehr braver Herr.« und blies lächelnd den Zigarettenrauch in die Luft. Auch ins Casino kam eine Inspektion, und irgendein neuer Offizier hatte das Unglück, den bescheiden bei der Tür stehenden Schweig zu fragen, zu welcher Kompanie er gehöre. »Melde gehorsamst, bitte sehr. Ich weiß nicht.« »Himmelsakrament, welches Regiment liegt hier?« »Melde gehorsamst, bitte sehr. Ich weiß nicht.« »Um Himmels Willen, Menschenskind, wie heißt die Stadt, in der Ihr Regiment liegt?« »Melde gehorsamst, bitte sehr. Ich weiß nicht.« »Mensch, wie sind Sie überhaupt hierher gekommen?« Mit freundlichem Lächeln und einem ungewöhnlich lieben und angenehmen Blick auf den Offizier erklärte Schweig: »Melde gehorsamst, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und dann war ich bei einem Tischler in der Lehre und hab auch ausgelernt. Und dann hat man mich in ein Wirtshaus geführt, und dort musste ich mich splitternackt ausziehen. Nach ein paar Monaten sind dann Gendarmen gekommen und haben mich in eine Kaserne gebracht. In der Kaserne hat man mich untersucht und gesagt: »Menschenskind, Sie sind ja um 3 Wochen zu spät eingerückt. Wir werden Sie einsperren.« Ich hab sie gefragt: »Warum? Wo ich doch gar nicht zum Militär wollte. Und gar nicht weiß, was ein Soldat ist. Trotzdem hat man mich eingesperrt. Und dann hat man mich in einen Zug gesetzt und hin und her geschleppt, bis wir hierher gekommen sind. Ich habe niemanden gefragt, bei welchem Regiment ich bin, bei welcher Kompanie oder in welcher Stadt, damit ich niemanden beleidige. Und gleich beim ersten Exerzieren hat man mich eingesperrt, wie ich mir in Reih und Glied eine Zigarette angezündet habe. Und ich weiß, was ein Soldat ist. Trotzdem hat man mich eingesperrt, wo ich mich nur gezeigt habe. Bald, weil ich das Bajonett verloren habe, dann wieder, weil ich um ein Haar den Herrn Oberst auf dem Schießstand erschossen hätte, bis ich endlich zu den Herrn Einjährig Freiwilligen gekommen bin. Der brave Soldat Schweig warf einen kindlich klaren Blick auf den Offizier, der nicht wusste, ob er lachen oder sich ärgern sollte. Der heilige Abend rückte heran. Die einjährig Freiwilligen hatten im Casino ein Bäumchen geschmückt, und nach dem Abendbrot hielt der Herr Oberst eine ergreifende Rede. Christus sei geboren. Wie wohl alle wüssten, habe er eine Freude an ordentlichen Soldaten, und ein ordentlicher Soldat habe Freude über sich selbst. Und in diese feierliche Ansprache tönte ein inniges »Oh ja, so ist das schon«. Der Ausruf stammte von dem braven Soldaten Schweig, der mit leuchtenden Augen unbeobachtet zwischen den einjährig Freiwilligen stand. »Sie, Einjähriger«, brüllte der Oberst. »Wer hat denn da geschrien?« Aus den Reihen der einjährig Freiwilligen trat Schweig und blickte lächelnd auf den Herrn Oberst. »Melde gehorsamst, ich bin hier bei den Herrn einjährig Freiwilligen bedienstet. Und sehr hat's mir gefallen, was Sie gerade gesprochen haben. Es ist Ihnen so vom Herzen gekommen.« Als in Trient die Glocken zur Mitternachtsmesse riefen, saß der brave Soldat Schweig bereits mehr als eine Stunde hinter Schloss und Riegel. Damals blieb er hübsch lange in Haft, und als man ihn freiließ, gab man ihm ein Bajonett und teilte ihn der Maschinengewehrabteilung zu. Es gab eine große Übung an der italienischen Grenze, und der brave Soldat Schweig zog mit der Armee. Vor der Expedition hatte er den Vortrag eines Kadetten gehört. »Stellt euch vor, dass Italien den Krieg erklärt hat« und dass wir gegen die Welschen ziehen. »Gut, vorwärts«, rief Schweig, wofür er 6 Tage fasste. Nach Verbüßung der Strafe wurde er mit 3 anderen Arrestanten und einem Korporal marschbereit gemacht und seiner Maschinengewehrabteilung nachgeschickt. Anfangs marschierte man durch ein Tal, dann ging's zu Pferd ins Gebirge hinein. Und hier verirrte sich Schweig, wie zu erwarten gewesen war, in den dichten Wäldern an der italienischen Grenze. Er kroch durchs Gestrüpp und spähte vergeblich nach seinen Gefährten, bis er glücklich in voller Rüstung die italienische Grenze überschritt. Und dort zeichnete sich der brave Soldat Schweig aus. Eine Maschinengewehrabteilung aus Mailand hatte gerade eine Übung an der österreichischen Grenze, und ein Maultier mit einem Maschinengewehr und 8 Mann befanden sich auf dem Plateau, auf dem der brave Soldat Schweig suchend umherblickte. Die italienischen Soldaten waren in ihrer Sorglosigkeit ins Dickicht gekrochen und eingeschlafen, und das Maultier mit dem Maschinengewehr weidete ernst und entfernte sich von seiner Abteilung, bis es schließlich zu der Stelle kam, von der der brave Soldat Schweig lächelnd auf den Feind blickte. Der brave Soldat Schweig nahm das Maultier am Zügel und kehrte mit dem italienischen Maschinengewehr auf dem italienischen Maultier nach Österreich zurück. Er stieg von dem Berghang wieder in das Tal hinab, aus dem er emporgeklettert war, trieb sich noch einen Tag lang in irgendeinem Wald herum, bis er endlich am Abend das österreichische Lager erblickte. Die Wachtposten wollten ihn nicht durchlassen, da er nicht die Losung kannte. Ein Offizier lief herbei, und da stellte sich Schweig lächelnd in Hab-Acht-Stellung, salutierte und meldete: »Melde gehorsamst, Herr Leutnant, dass ich von den Italienern ein Maultier samt Maschinengewehr erbeutet hab.« Nicht lange darauf brachte man den braven Soldaten Schweig in den Garnisonsarrest. Aber in Österreich wusste man, wie das neueste italienische Maschinengewehrmodell aussah. Der apostolische Feldvikar Dr. Coloma Bele Potocki, Bischof von Antiochia, ernannte Augustin Kleinschrot zum Militärseelsorger in Trient. Zwischen einem gewöhnlichen Geistlichen, einem Zivilpriester und einem Militärgeistlichen besteht ein großer Unterschied. Bei diesem verbindet sich in vollendeter Weise die Religion mit dem Soldatenwesen. 2 völlig verschiedene Kasten sind hier vereint. Die Unterschiede zwischen beiden Arten von Seelsorgern sind so groß wie die zwischen einem Dragonerleutnant, der an der Militärakademie Reitstunden gibt, und einem Hippodrombesitzer. Der Militärgeistliche wird vom Staat bezahlt. Er ist ein Militärbeamter in einer bestimmten Rangstufe, hat das Recht, Säbel zu tragen und Duelle auszufechten. Der Zivilseelsorger bekommt zwar auch ein Gehalt vom Staate, doch muss er sich immerhin auch bemühen, aus den Gläubigen Geld herauszuschlagen, um bequem leben zu können. Der Soldat muss einen gewöhnlichen Priester nicht grüßen. Aber einem Militärseelsorger muss er die gebührende Ehrenbezeugung leisten, sonst wird er eingesperrt. Gott hat also auf Erden zweierlei Vertreter, solche in Zivil und solche in Uniform. Der Gottesdiener in Zivil muss für politische Agitation sorgen, die Militärgeistlichen hingegen haben den Soldaten die Beichte abzunehmen und sie einzusperren, was der liebe Gott sicherlich bereits damals ins Auge gefasst hatte, als er diese sündige Erde und später den Augustin Kleinschrot schuf. Wenn dieser hochwürdige Herr durch die Straßen von Trient kugelte, sah er von weitem aus wie ein Komet, mit dem der erzürnte Gott die unglückliche Stadt strafen wollte. Er war fürchterlich in seiner Hochwürdigkeit. Und es ging um ihn das Gerücht um, dass er in Ungarn bereits 3 Duelle gehabt habe, in denen er seinen Gegnern aus dem Offizierscasino, die allzu lax im Glauben waren, die Nasen abgeschlagen hatte. Nachdem er auf diese Weise das Ausmaß des Unglaubens verringert hatte, wurde er nach Trient versetzt. Es war gerade zu der Zeit, wo der brave Soldat Schweig den Garnisonsarrest verließ und zu seiner Kompanie zurückkehrte, um in der Verteidigung des Vaterlandes fortzufahren. Der geistliche Vater der Garnison in Trient suchte zu jener Zeit einen neuen Diener und war gerade auf dem Wege, ihn persönlich unter der Mannschaft auszuwählen. Was Wunder, dass sein Auge, als er durch die Mannschaftsstube schritt, auf das gutmütige Antlitz des braven Soldaten Schweig fiel, dass er ihm auf die Schulter klopfte und sagte, komm mit. Der brave Soldat Schweig begann sich zu entschuldigen, er habe nichts angestellt, aber der Korporal stieß in ihn hinein und führte ihn in die Kanzlei. In der Kanzlei erklärte der Unteroffizier nach langen Entschuldigungen dem Militärseelsorger, dass der brave Soldat Schweig ein Mistvieh sei. Doch der hochwürdige Herr Kleinschrot unterbrach ihn. Ein Mistvieh kann doch ein gutes Herz haben. Wozu der brave Soldat Schweig demütig mit dem Kopf nickte. Sein lächelndes Gesicht mit den aufrichtigen Augen schaute rundlich aus einem Winkel hervor, und der militärische Seelenhirt wollte beim Anblick dieses gutmütigen Gesichtes nicht einmal das Sündenregister des braven Soldaten Schweig anhören. Von diesem Augenblick an begann für Schweig ein glückliches Leben. Er trank im Geheimen Messwein und putzte seinem Vorgesetzten so sauber das Pferd, dass ihn der hochwürdige Priester Kleinschrot einmal deswegen lobte. »Melde gehorsamst«, ließ sich der brave Soldat Schweig vernehmen, »dass ich alles mach, damit der Gaul so schön ist wie sie.« Dann kamen die großen Tage des Feldlagers bei Castel Nuovo, wo eine Feldmesse zelebriert werden sollte. Augustin Kleinschrot benutzte zu kirchlichen Zwecken nur niederösterreichischen Messwein aus Vöslau. Italienischen Wein konnte er nicht einmal schmecken. Und so kam es, dass er, als der Vorrat ausging, den braven Soldaten Schweig zu sich rief und ihm sagte, »Morgen früh bringst du aus der Stadt Vöslauer Wein. Geld bekommst du in der Kanzlei. Du bringst ein 8-Liter-Fässchen mit und kehrst sofort zurück. Merk dir, aus Vöslau in Niederösterreich. Abtreten.« Schweig bekam am nächsten Tage 20 Kronen. Und damit ihm bei der Rückkehr die Wache nicht am Betreten des Lagers hindere, wurde ihm ein Passierschein eingehändigt, in dem stand, dienstlich um Wein. Der brave Soldat Schweig ging in die Stadt, wiederholte sich gewissenhaft auf dem ganzen Weg Vöslau, Niederösterreich, meldete dasselbe im Stationsgebäude und saß 3/4 Stunden später darauf, zufrieden in einem Zug, der nach Niederösterreich fuhr. An diesem Tag wurde der würdige Verlauf der Feldmesse nur durch den herben italienischen Wein in der Kanne getrübt. Gegen Abend kam Augustin Kleinschrot zu der Überzeugung, dass der brave Soldat Schweig ein Halunke sei, der seine militärischen Pflichten vergessen habe. Das Fluchen Augustin Kleinschrots war im ganzen Lager zu hören, drang hinan bis zu den Alpengipfeln und verhallte im Etschtal bei Meran. Durch das einige Stunden vorher der brave Soldat Schweig mit einem zufriedenen Lächeln und dem frohen Bewusstsein seiner erfüllten Pflicht gefahren war. Er fuhr durch das Tal, er durch alte Tunnels, und auf jeder Station fragte er trocken, »Vöslau, Niederösterreich?« Endlich erblickte das gutmütige Gesicht des braven Soldaten Schweig den Bahnhof von Vöslau. Und der brave Soldat Schweig zeigte irgendeinem Mann in einer Dienstkappe seinen Militärpassierschein dienstlich um Wein. Mit einem freundlichen Lächeln fragte er, wo hier die Kaserne stehe. Der Mann mit der Dienstkappe wollte seine Marschroute sehen. Der brave Soldat Schweig erklärte, ich weiß nicht, was eine Marschroute ist. Dann kamen noch zwei Männer mit Kappen und begannen schräg zu erklären, dass sich die nächste Kaserne in Kornneuburg befinde. Der brave Soldat Schweg kaufte sich also eine Fahrkarte nach Kornneuburg und fuhr weiter. In Kornneuburg liegt ein Eisenbahnregiment, und in der Kaserne wunderte man sich sehr, als in der Nacht der brave Soldat Schweg am Kasernentor auftauchte und der Torwache seinen Passierschein zeigte, dienstlich um Wein. »Wir werden bis morgen warten«, sagte der Wachtkommandant. »Der Inspektionsoffizier ist gerade eingeschlafen.« Der brave Soldat Schweg legte sich auf ein Kavalett mit dem frohen Bewusstsein, dass er alles für den Staat tat, was in seiner Macht stand, und schlief zufrieden ein. Am Morgen führte man ihn in die Magazinskanzlei. Dort wies er dem Rechnungsoffizier seinen Passierschein vor, dienstlich um Wein, mit der Stampille Feldlager Castel Nuovo, Regiment 102, Batterie 3 und der Unterschrift des diensthabenden Offiziers. Der entsetzte Unteroffizier führte ihn in die Regimentskanzlei, wo er vom Oberst einem Verhör unterworfen wurde. »Melde gehorsamst«, sagte der brave Soldat Schweg, »ich komme über Auftrag des hochwürdigen Feldkuraten Kleinschrot aus Trient. Ich soll ein 8-Liter-Fass Messwein aus Vöslau mitbringen.« Eine große Beratung hub an. Schwegs gutmütiges, einfältiges Gesicht, sein aufrichtiges militärisches Verhalten und sein Passierschein dienstlich um Wein mit der ordnungsgemäß ausgestellten Stampille und der Unterschrift, das alles machte den denkbar günstigsten Eindruck, und die ganze Sache erschien noch verwickelter. Eine große Debatte begann. Man sprach die Ansicht aus, der hochwürdige Feldkurat Kleinschrot sei wohl verrückt geworden, und es bleibe nichts anderes übrig, als den braven Soldaten Schweg mit einer Marschroute zurückzuschicken. Der Unteroffizier fertigte daher für Schweg eine Marschroute aus. Er war ein braver Mensch und ihm kam es auf ein paar Kilometer nicht an. Er schrieb daher Schweg eine Rückreise über Wien, Graz, Agram, Triest nach Trient vor. Die Reisedauer setzte er mit 2 Tagen an. Man gab Schweg 1,60 Krone auf die Hand, der Unteroffizier kaufte ihm die Fahrkarte und der Koch schenkte ihm aus Mitleid 3 Laib Kommissbrot. Zur selben Zeit ging Feldkurat Augustin Kleinschrot durch das Lager bei Castel Nuovo, knirschte mit den Zähnen und sagte nichts als fangen, binden, erschießen. Man führte den braven Soldaten Schweg als Deserteur in Evidenz. Wie groß war die Überraschung, als der brave Soldat Schweg in der Nacht des 4. Tages beim Eingang des Lagers auftauchte und der Wache lächelnd seine Marschroute aus Kornneuburg und seinen Passierschein übergab, dienstlich um Wein. Unverzüglich nahm man ihn fest, legte ihm zu seinem Entsetzen Spangen an und führte ihn in die Baracke, wo man ihn einsperrte. Am Morgen brachte man ihn nach der Stadt in die Kaserne. Gleichzeitig traf eine Zuschrift von Seiten des Eisenbahnregiments in Kornneuburg ein, in der man den Oberst fragte, weshalb der hochwürdige Feldkurat Augustin Kleinschrot den Soldaten Schweg um Vöslauer Wein nach Kornneuburg geschickt habe. Nach dem Verhör des braven Soldaten Schweg, der mit aufrichtigem und seligem Lächeln erzählte, wie sich alles zugetragen hatte, fand eine große Beratung statt. Und der hochwürdige Feldkurat Augustin Kleinschrot suchte den braven Soldaten Schweg im Arrest auf. »Du Viechskerl! Du wirst am besten tun, wenn du dich super arbitrieren lässt, damit wir vor dir Ruhe haben.« Doch der brave Soldat Schweg sagte mit einem aufrichtigen Blick auf den Feldkuraten, »Melde gehorsamst, ich werde seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzug.« In jeder Armee gibt es Lumpen, die nicht dienen wollen. Sie ziehen es vor, ganz gemeine Zivilmamelucken zu werden. Diese geriebenen Kerle führen beispielsweise Klage darüber, dass sie einen Herzfehler haben, obwohl sie vielleicht nur an Blinddarmentzündungen leiden, wie bei der Sezierung dann zutage tritt. Auf solche und ähnliche Weise suchen sie sich vor der militärischen Pflicht zu drücken. Doch wehe ihnen, noch gibt es das Superarbitrierungsverfahren, das ihnen verflucht auf die Finger guckt. So ein Kerl beschwert sich, dass er einen Plattfuß hat. Der Regimentsarzt verschreibt ihm Glaubersalz und ein Klestier. Und der Plattfuß hin, Plattfuß her, läuft, wie wenn man ihm Dynamit unter die Füße gestreut hätte. Und am nächsten Tag sperrt man ihn ein. Ein anderer Haderlump beschwert sich, dass er Magenkrebs hat. Man legt ihn auf den Operationstisch und sagt, bei vollem Bewusstsein den Magen öffnen. Noch bevor man zu Ende gesprochen hat, ist der Krebs geheilt. Und der durch ein Wunder Genesene wandert ins Kittchen. Die Superarbitrierungskommission ist eine Wohltat für die Armee.